Nun zu einem Teil wahrscheinlich schon. Angeblich hat WhatsApp 30 Millionen Nutzer in Deutschland. Das ist eine ganze Menge. 400 Millionen Nutzer sollen es weltweit sein, die aktiv WhatsApp benutzt haben. Davon ist sicherlich ein Teil Nutzer von beiden Diensten, also sowohl von Facebook als auch von WhatsApp. Aber ganz klar muss man sagen, Facebook zu entkommen, das hat auf jeden Fall nicht geklappt, wenn man sich denn dafür auf WhatsApp gestürzt hat. Über den Kurznachrichtendienst werden meist ja relativ banale Informationen ausgetauscht. Etwa, kommen wir heute Abend später nach Hause, sowas in der Art. Was ist daran so spannend, dass es andere interessieren könnte, dass dafür Milliarden bezahlt werden? Nun, vielleicht muss man das einfach umrechnen. Das sind umgerechnet nämlich eigentlich 42 Dollar pro Nutzer von WhatsApp. Und wenn man sich überlegt, der ganze Dienst SMS, der spült nach wie vor Milliarden in die Kassen der Telekommunikationsunternehmen. Das heißt, mittelfristig könnte sich diese Investition durchaus rechnen, wenn man denn dies als weitere Einnahmequelle erschließen kann. Wenn man sich überlegt, 450 Millionen Nutzer, die momentan WhatsApp haben und 99 Cent pro Jahr dafür bezahlen, das wird weiter wachsen. Das heißt, dort sind weitere Verdienstmöglichkeiten da. Am Ende erscheint diese Summe dann vielleicht doch nicht als allzu hoch. Nun ist WhatsApp bei Facebook. Für die Nutzer von WhatsApp ändert sich erstmal gar nichts. Das sei noch mit eingefügt. Im Dezember 2013, vor dem 10. Geburtstag, hatte Facebook 1,23 Milliarden aktive Nutzer. Wie viel ist da eigentlich noch möglich oder hat das Netzwerk dann doch sein Potenzial ausgereizt? Nun, Facebook hat sein Potenzial doch definitiv weitgehend ausgereizt, zumindest was die Industrie- und Schwellenländer angeht. Dort sind sie schon sehr weit verbreitet, einfach mit ihrem Service viele Nutzer und da ist nicht mehr so ein riesiger Wachstumsmarkt, zumindest nicht mehr, was die Zahl der Nutzer angeht. Was den Werbemarkt, der ja das eigentliche Geschäftsmodell von Facebook ist, was den angeht, da muss man sagen, da ist eigentlich noch viel Luft nach oben. Das zeigen zum Beispiel Zahlen von Google, die ja doch deutlich mehr Geld in diesem Markt verdienen, aber bei den Nutzern wird es für Facebook sehr, sehr schwer werden und das ist sicherlich auch einer der Gründe, warum Facebook vor einem Jahr fast damals die Fotoplattform Instagram gekauft hatte mit ihren Nutzern und nun sich eben WhatsApp mit einverleibt. Immer wieder wird ja gewarnt, dass die Nutzer dieser Netzwerke zu arglos, zu viel von sich preisgeben würden. Hat es da inzwischen so etwas wie einen Sinneswandel gegeben? Sind die Leute vorsichtiger geworden? Nun, es scheint so, als ob zumindest bei den deutschen Nutzern ein wenig ein Nachdenken eingesetzt hat, denn nicht nur WhatsApp ist sehr beliebt, sondern auch alternative Messenger-Dienste, also solche Kurznachrichtendienste, die eben mehr Sicherheit versprechen, zum Beispiel Threema oder eben auch andere Dienste. Und da muss man ganz klar sagen, es scheint ein leichtes Umdenken einzusetzen, aber die IT-Wirtschaft zumindest kann nicht davon berichten, dass eben Datenschutz und Datensicherheit bei den Nutzern dazu führen würden, dass sie bereit wären, dafür mehr Geld auszugeben. Das ist das, was vom Bitkom-Präsidenten, also dem Verband der Informations- und Telekommunikationswirtschaft, was von dem zuletzt am Safer Internet Day vor wenigen Tagen bekannt gegeben wurde. Noch kurz zur Wirtschaft. Was ist mit den Unternehmen? Könnten die nicht mit einer verbesserten Datensicherheit ihrerseits mehr Kunden akquirieren? Nun, es scheint so zu sein, dass die meisten Nutzer schlicht und einfach davon ausgehen, dass ihre Daten bei den jeweiligen Anbietern sicher sind. Und es ist ein bisschen so, als ob sich jeder auf den jeweils anderen verlässt. Die Nutzer verlassen sich darauf, dass die Firmen nichts Böses mit den Daten tun dürfen und auch für die Sicherheit garantieren müssen. Die Politik verlässt sich darauf, dass die Wirtschaft schon weiß, was sie tut und nicht das Vertrauen aufs Spiel setzen will. Ja, und am Ende ist es so, dass eigentlich niemand so richtig zu kontrollieren scheint, ob Daten gut geschützt sind.